Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Jo, herzlich willkommen zur 38. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute ist der 3. Oktober. Wir beginnen mit etwas Verspätung um 20.33 Uhr. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung leiten. Im Protokoll hat sich die Isan eingetragen. Vielen Dank dafür. Und bitte alle mitgucken, ja, machen wir. anwesend sind der Mali, der Elder, die Sandra, die Vaku und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig. Entschuldigt hat sich gerade eben noch hier der Wolf. So, dann haben wir als erstes das Protokoll der letzten Sitzung anzunehmen. Gibt es da Gegenstimmen oder Enthaltungen? Enthaltung von... Ich hab's nicht gelesen. Ja, alles gut. Gut, dann haben wir das Protokoll angenommen mit einer Enthaltung natürlich. Und beginnen mit den Berichten des Landesvorstands. Da fange ich mal keck an. Ich war am 21.09. in Düsseldorf bei unserer Kreismitgliederversammlung. Dann habe ich mich um die Marina noch gekümmert, also was an Orga noch zu tun war. Ich habe mich mit Sandra zusammengesetzt und wir haben eine Einkaufsliste für die Ali Schnittchen gemacht. Ich hatte noch ein Angebot von einer Reinigungsfirma eingeholt. Da haben wir uns aber gegen entschieden und dann auch so ein bisschen Equipment-Absprachen bezüglich der Marina. Dann hatte uns Wilk das Zertifikat zugeschickt für die Datenschutzschulung. Die habe ich dann personifiziert und an alle Teilnehmende versendet und auch für uns in der Cloud abgespeichert. Zur KMV Münster habe ich dann die Location gebucht, den Vertrag unterschrieben, die Wiki-Seite angelegt, den Einladungstext angepasst, dann ist dann somit eigentlich alles fertig. Präsentation für den Marina-Slot habe ich vorbereitet. Dann war ich am 26. September auf einem Online-Seminar, was erwarten Journalisten heute von einer guten Pressearbeit. Das war ganz interessant, da würde ich in der AGÖ-Ersitzung dann auch noch gerne ein bisschen was zu sagen. Dann am 27. September, dem Freitag, war WKO Neustart. Ich habe das so ein bisschen in Anführungsstrichen gemacht, weil das kam jetzt so ein bisschen überraschend. Es gibt ein paar Leute, 3-4 Leute, die gesagt haben, ja, wir können ja schon mal anfangen mit der Wahlkampforga für die Bundestagswahl. An dem Freitag ist aber noch nicht so viel passiert. Das war eher so rein organisatorisches, was man sich da überlegt hat. Habe ich mich noch um ein paar Vorbereitungen zu unserem Organstreitverfahren gekümmert. Der Anwalt hatte sich gemeldet, brauchte noch Satzung und Beschlussprotokoll, eine Liste der Mandate mit den Wahlergebnissen von 2020. Das habe ich auch soweit schon vorbereitet und die Prozessvollmacht habe ich auch vorbereitet. Die können wir dann auf der Marina unterschreiben, das soll handschriftlich sein. Und dann ist das alles soweit erledigt. Ja, und dann noch so Tickets, Mails, Kleinkram, Kalenderflieger. Das war's von mir und dann ist der Elder als nächstes dran. Oh, weil heute mobil muss ich ein bisschen hier dran kommen. Von mir gibt's nicht sehr viel, weil ich war im Urlaub. Ich hoffe, wohl verdient. Es hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt. Deswegen konnte ich nicht allzu viel machen. Ein paar Dinge konnte ich aber trotzdem auch noch aus der Ferne heraus oder zumindest in einem kurzen Zeitraum, wo ich nochmal wieder zurück im Lande war, noch erledigen. Unter anderem auch der Ausdruck für die Vollmacht, für die Prozessvollmacht, die habe ich jetzt hier vor mir liegen. Die wird gleich quasi mit unterzeichnet mit zur Marina genommen werden, damit ihr auch Vorstandsmitglied. Auch hier im Hintergrund noch ein paar Kleinigkeiten nur noch gemacht bezüglich der Mitgliederversammlungen in Münster. Auch teilweise ein bisschen auch Vorbereitung auf die Marina noch hin. Da ist auch von mir noch angeboten werden. Und dann schauen wir den Sonntag. Danke dir und dann ist der Wally der Nächste. Ja, viel habe ich nicht getan, aber ich tue Dinge. Im Moment kümmere ich mich gerade um Sachen mit dem Bufo wegen Mitgliederverwaltung und Zuständigkeiten. Ich kümmere mich um die Bürgerschaftswahl in Hamburg im März. Und das Weitere heißt eigentlich nur KV Bielefeld, KV Bielefeld, KV Bielefeld. Wie kriege ich wieder Leute in den Laden? Das ist heute mein Start. Danke dir. Und als nächstes haben wir die Isan. Okay. Ja, ich mache wie üblich an 7 Tagen das tägliche Social Media Geschäft. Das heißt, Fragen beantworten, auf Antworten reagieren oder kommentieren von politischen Ereignissen. Dann gab es natürlich spezielle Posts zur Marina, einschließlich des Tassenposts. Yay! Außerdem habe ich heute einen Post dazu verfasst, dass man bitte vor der Marina noch einen Corona-Test macht, weil, ihr wisst ja alle, Covid ist nicht vorbei. Dann natürlich auch einen Tag der Deutschen Einheit-Post, den LAFO-Sitzungspost. Dann habe ich noch Tickets geschoben, haufenweise Spams gelöscht und eine Mail geschrieben. Danke dir, Isan. Und als letztes haben wir die Sandra. Also ein paar Spams habe ich auch gemacht, aber nicht sehr viele. Ich habe das heute gesehen, was du heute Nacht oder wann auch immer. Sandra, du bist jetzt weg. Kannst du uns noch hören? Das ist sehr eigenartig. Sie versucht ja auch gar nicht zu sprechen. Okay, gut. Sie kann ihren Tätigkeitsbericht ja vielleicht gleich noch weitermachen. Ich hoffe mal, da ist jetzt nichts passiert. Ja, es ist ein bisschen komisch. Im Zweifel anrufen. Da ich mag jemand ihr mal auf Telegram schreiben, ich würde dann einfach mal mit der Sitzung weitermachen. Kann ich gerne machen, Vaku, dann muss jemand anders hier im Protokoll mithalten. Ich beeile mich. Ja, es ist mal ja nichts mit Protokoll. Wir sind ja noch bei den Berichten. Wobei das auch relativ schnell geht. Mitglieder, Stand heute 1347, davon 590 Stimmberechtigte. Kontostände, Barkassenbestand, das ist alles aus der letzten Sitzung oder älter, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. So, dann haben wir als nächstes die Termine und zwar als erstes die Marina am Sonntag, 6. Oktober in Düsseldorf. Am 25. Oktober gibt es eine Aufstellungsversammlung in Duisburg. Am 26. Oktober haben wir wieder eine Mitgliederversammlung in Düsseldorf. Dann am 5.11. eine Mitgliederversammlung in Mettmann. Am 22.11. hatten wir schon angesprochen, eine Mitgliederversammlung in Münster. Und im nächsten Jahr haben wir dann am 22. und 23. März unseren Landesparteitag und die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl in Bielefeld. Am 14.09.2025 die Kommunalwahl in NRW und um 28.09. die Bundestagswahl. Weitere Termine der Piraten, NRW, also Stammtische, Vorstandssitzungen und Ähnliches, findet ihr auch immer in unserem Kalender auf der Webseite der Piratenpartei unter Landesverband Termine. Sandra müsste jetzt wieder bei uns sein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe euch auch nicht mehr gehört. Magst du gerade noch deinen Tätigkeitsbericht beenden oder einfach nochmal neu machen, weil du warst da relativ schnell weg? Okay, ich habe ein paar Spams erledigt. Viele. Dank dir, Isan, für das Löschen der vielen Nachrichten. Ich bin selber im Postfach noch nicht fertig damit. Am 31.09.2024 Sitzung im Ressort 4. Das PowerPoint-Projekt ist fertig. Ich bin also vorbereitet für die Marina mit der Janine zusammen. Vaku hat schon erzählt, wir haben uns wegen der AG Schnittchen getroffen. In den sozialen Medien mache ich hauptsächlich auf Blue Sky und ein bisschen auf Facebook. Bei Blue Sky habe ich während der jetzt neu laufenden Corona-Welle neue Follower erhalten. Und das freut mich ein bisschen. War jetzt alles okay? Okay, ja, danke dir. Sollte es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten geben, könnt ihr gerne in den Sprechenraum kommen. Ansonsten würde ich einfach die Sitzung fortsetzen. Anträge haben wir keine. Umlaufbeschlüsse hatten wir 2. Und zwar, ja. Ich wollte bei einem Termin gerne noch etwas hinzufügen wollen. Ja, sehr gerne. Am 11.10. ist der Big Brother Award in Bielefeld. Auch Leute aus dem Bundesvorstand haben sich angekündigt. Ich selber werde auch vor Ort sein, selbstverständlich. Und darauf wollte ich zumindest schon mal noch hinweisen, weil es war vorher immer uns ein Anliegen, uns mit Digital Courage zu vernetzen. Und eine bessere Möglichkeit gibt es eigentlich. Dankeschön. Also ich weiß nicht genau, wann die Aufnahme aufgehört hat. Es gab noch eine Terminergänzung. 11. Oktober, Big Brother Award in Bielefeld, berichtete Buggy gerade, und er wird da auch vor Ort sein. Dankeschön. Du wolltest mich ausblenden, das war alles. Ja, wo war ich? Ich war bei den Umlaufbeschlüssen. Wir hatten einen Finanzantrag, Ticket Nummer 526871, Antrag auf Übernahme der Reisekosten zum CSD in Stendal. Das war ein Antrag von Nils. Der CSD ist jetzt letztes Wochenende, glaube ich, gewesen. Und er hatte die Reisekosten beantragt in Höhe von 279,60 €. Und diesem Antrag haben wir stattgegeben. Und dann hatten wir noch ein Mitgliedsantragticket 527434, mit dem wir ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen haben. Herzlich willkommen. So, dann sind wir bei Aktuelles aus den Kommunen. Da haben wir nochmal stehen, die Kreismitgliederversammlung in Münster am 22. November. Die Location ist gebucht und bezahlt. Der Elder wird akkreditieren. Den Einladungstext habe ich soweit aktualisiert. Wollte jetzt mal fragen, die haben nur eine Einladungsfrist von 14 Tagen. Ich würde aber schon sagen, dass wir die so Ende Oktober rausschicken. Ja, da habe ich es gegen. Ja, dann sage ich der Tatjana schon mal Bescheid. Damit sie ein bisschen vorgewarnt ist. Okay, dann hatten wir noch ein Ticket 527234 Wahlen Duisburg. Das war von dem Reinhard. Da geht es um die Aufstellungsversammlung, Reinhard, und du hattest darum gebeten, weil ihr irgendwie gar nichts habt, ob jemand von uns Papier mitbringen kann, Laptop und einen Drucker. Ja, weil wenn da was gedruckt werden muss, bin da nicht so gut bestückt. Brauche auch nur einen einfachen Nadeldrucker zu sagen, kleiner und einen Laptop und dann ist das Thema durch. Können wir alles sofort machen, weil die Unterschriften werden gefertigt. Ein Zeugen habe ich besorgt schon mal aus der Stadt Mörs, der würde das machen, bekannter von mir. Und einen anderen Zeugen kriegen wir auch noch. Das kriegen wir alles voll, die gewünschten Sachen. Gut, okay. Also ich bringe meinen Laptop mit, einfach schon deshalb, weil ich bei euch hier akkreditieren muss. Drucker werde ich nicht mitbringen können, aber für die Wahlen kann ich die Stimmblöcke mitbringen, da müssen wir nichts ausdrucken. Und ja gut, Protokoll sollte man vielleicht sowieso vorher nochmal drüber gucken, bevor man das ausdruckt. Und ihr habt ja auch noch sehr viel Zeit. Das könnt ihr also im Nachhinein dann nochmal rumschicken und unterschreiben lassen. Ja, das Problem ist, da muss ich durch die Gegend fahren. Geht das? Bitte? Muss ich wegen der Unterschriften durch die Gegend fahren? Da könnte Nö. eine Man Kollege kann kommt es mal. dann per Post schicken, ist doch kein Problem. Machen wir doch sonst auch. Ja, ich meinte, ich muss das Protokoll ja von den Zeugen unterschreiben lassen. Der Ja, kann eine man doch Zeug. per Post schicken. Ich glaube, das Protokoll muss auch nicht von den Zeuginnen unterschrieben werden. Wir haben ein eigenes Formular. Das Protokoll muss in der Regel nur von Versammlungsleiter und Wahlleiter unterschrieben werden. Aber das können wir ja nochmal schauen. Okay. Anyway, kann man das ja durch die Gegend schicken. Also ich kann gerne nochmal den Miete fragen, ob er einen Drucker hat. Wäre auch nett, wenn du mal deine Kollegen vor Ort fragst, was sie denn noch da so beitragen können. Aber ansonsten geht es auch ohne. Okay. Gut, worum ich dich bitte, Reinhard, das wäre sehr wichtig, die entsprechenden Formulare beim Kreiswahlleiter holen, damit wir die schon mal soweit ausfüllen und unterschreiben können. Was soll ich holen? Welche Formulare? Die Wählbarkeitsbescheinigung vom Wahlamt schon unterschrieben. Das sollten die Kandidaten im Vorfeld einholen. Dann gibt es ein Formular, das heißt Kreiswahlvorschlag. Das muss unterschrieben werden, auch von den Vertrauenspersonen. Dann gibt es dieses ja gerade schon erwähnte Blatt für die Zeuginnen, die an Eidesstatt versichern müssen, dass alles richtig abgelaufen ist. Frag am besten mal bei deinem Kreiswahlleiter nach, der müsste dir das alles dann aussenden können. Die Wählbarkeitsbescheinigung wissen die Kollegen Bescheid, sind da Profis. Und Mhm. Das kriegen wir hin, denke ich. Ja, ihr habt ja noch 3 Wochen Zeit. Das sollte ja dann irgendwie möglich sein. Ja, nun, ich meine jetzt, Kurt möchte kandidieren, ich möchte kandidieren. Bei uns gibt es keine Probleme, was das betrifft. Und beim Dirk auch nicht. Ja, ja, aber jemand muss sich um die Formulare kümmern. Nicht die Wählbarkeitsbescheinigung alleine, das ist die Sache, das können die Kandidaten machen. Das andere müsste sich jemand drum kümmern, dass das alles bereit liegt. Gut. Weil sonst muss das alles noch per Post verschickt werden. Alles klar, ich komme Samstag nach Düsseldorf und sehen wir weiter. Danke. Jo. Okay, sonst war nichts mehr. Aktuelles aus den Kommunen oder haben wir da noch was? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir sonstiges Wichtiges. Hier nochmal die Marina im Protokoll stehen. Mit dem Link zum Wiki, zum Web, zum Orga-Pad. Das Programm steht. Das haben Elder und ich ja soweit sortiert und fertig gemacht. Elder, danach gab es noch einen Eintrag vom Olli aus Wuppertal. Er hatte angeboten, zu 6 Jahren kommunales Mandat ein bisschen was zu erzählen, so frei von der Leber weg. Ich habe das dann an das Ende geschoben zu unserem Kommunalwahl-Slot. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir den aufteilen. Gut, um 9 Uhr geht's los und um 10 Uhr geht's los. Ab 9 Uhr können wir rein und aufbauen, umbauen. Wichtig hier noch, bringt eure eigene Kaffeetasse mit und die Sandra hatte auch noch eine Bitte. Ja, die Isan hat's ja schon vertwittert und in allen sozialen Medien gepostet und da die Zahlen wieder gestiegen sind, bitte ich euch wirklich, einen Corona-Test, bevor ihr zur Marina kommt, zu machen. Weil ihr wisst nicht, wenn ihr verschnupft seid, ob es Corona ist oder nicht. Ich hatte jetzt 1,5 Wochen einen heftigen Schnupfen. Ich hatte mich getestet, es war kein Corona. Gott sei Dank ist es vorbei, sonst hätte ich nämlich tatsächlich Sonntag noch absagen müssen. Ich habe mich wohl bei dem Kleinen angesteckt, die waren vorher auf einer Hochzeit. So, das war eigentlich das Wichtigste von mir, was ich noch gerne hätte. Ich hoffe, ihr habt alle einen Test zu Hause und müsst ihn nicht noch besorgen. Ich habe mir letztens welche im Internet bestellt, denn es wird immer schwieriger, Corona-Tests zu kriegen, weil die nicht mehr hergestellt werden. Sehr, sehr dumm. Okay, danke dir. Haben wir sonst noch etwas für sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. NÖ hatte ich euch ja schon angekündigt, dass wir da was haben. Nächster Termin. Nächste Sitzung wäre in 14 Tagen am 17. Oktober 2024, wieder ein Donnerstag und wieder 20.30 Uhr und wieder im Mumble NRW. Und damit beende ich die Sitzung für heute. Vielen Dank.